Wie soll das eigentlich heißen? Welchen Titel sollte so eine Predigt haben? Ich muss für den Podcast immer überlegen, einen kurzen Titel. Manche predigen hier und haben mir gar keinen Titel gesagt. Da muss ich erstmal überlegen, okay, wo ordne ich das ein? Ich finde das immer gut, wenn es einen kleinen, greifbaren Titel hat. Ich habe zu, mein erster Gedanke war Christ. Christ ist aber heutzutage schon ganz schön allgemein. Wenn man so ganz normal reinfragt, ist fast jeder Christ, der in irgendeine Gemeinde geht oder ja, das ist schon fast was wie eine Clubmitgliedschaft heute. Und da habe ich gedacht, das ist zu wenig, das greift das nicht und das bringt das nicht rüber. Dann habe ich gedacht, Jünger. Jünger wäre eine Alternative gewesen, aber was machen die Älteren damit? Jünger werden. Ich meine, ist zwar ein Thema, aber hat es auch nicht so gebracht, dachte ich. Darum habe ich mich entschieden, Nachfolger. Warum? Mir gefällt das Wort eigentlich schon da drin. Auch Nachfolge heißt, ich folge jemandem nach. Das heißt, es geht jemand voraus. Da ist auch eine gewisse Hierarchie drin. Das ist nicht auf Augenhöhe, sondern einer geht voraus und ich gehe hinterher. Und bei Nachfolger gefällt mir auch, dass das Wort Folge, folgen, da drin ist. Hat auch was mit Gehorsam zu tun. Ich weiß nicht, wie gut du bist im Folgen. Also ich war als Junge eigentlich nicht so gut im Folgen. Aber Folgen vor allen Dingen dort, wo es einem nicht so passt, das ist gar nicht so einfach. Aber der Titel sagt eigentlich schon einiges aus um das, wo es hier drum gehen soll. Ich bete nochmal kurz. Ja, Jesus, und wir möchten uns auf dich einlassen, auf dein Wort, auf das, was du zu uns redest. Ja, und ich bitte dich, schließe du unsere Herzen auf, dass wir das aufnehmen können, dass wir das umsetzen können. Herr, hier sind wir. Rede du. Amen. Mich beschäftigt schon seit einiger Zeit das Wort aus Matthäus 28, Vers 19. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ja, was heißt das denn? Menschen zu lehren, was Jesus uns aufgetragen hat. Es ist ja gar nicht damit getan, dass wir den Leuten nur sagen, hey, du musst Jesus folgen. Das geht ja auch weiter. Das geht ja auch weiter. Die Lehre soll ja auch gehalten werden. Und man möchte ja auch dranbleiben. Ich wünschte für mich, dass ich Nachfolger bleibe, mein ganzes Leben lang. Und im Laufe meines Lebens immer näher an Jesus immer näher nachfolgen kann. Nicht weiter weg. Ich weiß nicht, ob du dich als Nachfolger Jesu bezeichnest. Aber mich beschäftigt das Thema, dass Menschen eingestiegen sind in diese Nachfolge und irgendwo auf dem Weg dann plötzlich ausgeschert sind und einen anderen Weg eingeschlagen haben. Man ist gestartet mit Jesus und man hat ihn kennengelernt, hat verstanden, dass Jesus einen liebt, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat, dass er für einen gestorben ist, dass er einem die Schuld vergeben hat. Man ist gestartet, vielleicht mit einem Gebet, viele sind mit einem Gebet gestartet und dann ist man losgezogen. Am Anfang frisch verliebt. Ja, wie in der ersten Liebe, sehr nah, sehr nah. Und irgendwann hat es so angefangen, eine Distanz zu geben. Und die Distanz ist größer und größer geworden. Und irgendwann hat es dann rechts und links am Wegrand interessante Sachen gegeben. Man hat sowas wie einen eigenen Weg gesucht. Kennst du das, wenn du mit dem Auto durch eine fremde große Stadt fährst, abends vielleicht noch ein paar Leute sind in deinem Auto und ja, du hast ganz viele Leuchtreklamen rechts und links, ganz spannende und interessante Dinge zu erkennen. Und über die ganzen verlockenden Sachen bist du gar nicht mehr so zielorientiert. Kennst du das in deinem Leben auch? Ich habe den Eindruck, dass wir manchmal so eine Art Teilzeit-Nachfolger geworden sind. Es gibt Zeiten, da brauche ich Gott und dann bin ich ganz nah dran. Aber dann gibt es auch Zeiten, da weiß ich selber, was zu tun ist. Und mir geht es heute um die Leute, die ja nicht mehr so tief in der Nachfolge sind. Und das bewegt mich so auch als Leiter und frag mich, wie nah sind wir an dem Thema dran, Nachfolger sein? Sind wir darin gewachsen, im Glauben gewachsen, in der Nachfolge gewachsen? Also habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Nachfolger in der Bibel. Und ich wollte einen suchen, der ja mal gehört hat von der Nachfolge, der dem gefolgt ist, der darauf eingestiegen ist und der am Schluss seines Lebens immer noch Nachfolger war. Und nicht nur das, sondern der im Laufe seines Lebens so verändert wurde, dass er immer näher Jesus nachgefolgt ist. Und ich bin auf eine Person gestoßen und wir werden in diesen zwei Gottesdiensten uns diese Person ansehen. Es ist Johannes. Der Johannes, der am Schluss seines Lebens genannt wurde, der Apostel der Liebe. Ein Mann, der bis zum Schluss, bis zu seinem Tod Jesus gefolgt ist, der gewachsen ist. Und das begeistert mich, dass er unterwegs gewesen ist in dieser Jesus-Beziehung. Ausgewählt habe ich ihn auch, weil ich glaube, dass da ganz viele Details in seinem Leben sind, die, ja, von denen wir lernen können. Heute im ersten Gottesdienst werden wir uns so ein bisschen seine Biografie anschauen. Wo ist er durchgegangen, was hat er so durchgemacht? Und im zweiten Gottesdienst möchte ich dann konkret darauf eingehen, was es ganz praktisch heißt, Nachfolger zu sein. Heute also ein bisschen Biografie. Johannes war vom Beruf Fischer. Wie viele damals. Handwerkerberuf war ganz normal, ist heute wie wenn Leute im Vertrieb sind oder Banker oder gibt es halt viele von. Zusammen mit seinem Bruder Jakobus hat er bei seinem Vater im Betrieb gearbeitet, wie so ein Familienbetrieb. Das war eine kleine Fischerei. Vater hieß Zebedäus. Seine Mutter Salome, von ihr wird berichtet, dass sie auch eine Nachfolgerin Jesu geworden ist. Das ist ja auch spannend, manchmal zu erfahren, wo kommen die Leute her, aus welcher Familie kommen sie. Denn wir Menschen werden ja nicht neutral geboren, wir werden in irgendeine Familie geboren und die haben einfach eine Geschichte, die Menschen. Wir alle sind in einer Familie aufgewachsen, die uns geprägt hat. Und wenn du Nachfolger von Jesus wirst, passiert eigentlich Folgendes. Du kommst in eine neue Familie hinein. Mit neuen Spielregeln, mit neuen Werten. Ja, mit Sachen, die vielleicht anders wichtig sind, wie dort, wo du herkommst. Und wenn wir uns das bewusst ansehen, ist das bei Johannes nicht anders gewesen. Wir sind sehr stark geprägt von dem, wie wir aufgewachsen sind. Und Nachfolge heißt, ich komme in eine neue Familie rein, in ein neues Umfeld, und muss dann erstmal lernen. Übrigens gibt es 5 verschiedene Johannes in der Bibel. Kennt ihr die anderen? Bitte? Johannes der Täufer, richtig? Das ist der Johannes, über den wir reden. Dann gibt es Johannes Markus, der hat das Markus-Evangelium geschrieben. Dann gibt es den Johannes, den Vater von Simon Petrus. Und es gibt noch einen Johannes, der war im hohen priesterlichen Rat. Also wenn man so die Bibel liest, muss man ein bisschen aufpassen. Da steht dann immer Johannes, aber es lohnt sich auch, die anderen mal nachzulesen. Also Johannes, unser Johannes, der Apostel, der war ursprünglich ein Nachfolger von Johannes dem Täufer. Johannes dem Täufer, der gesagt hat, kehret um. Das Gericht Gottes ist nahe herbeigekommen. Und was zeigt uns das über den Johannes, den wir jetzt betrachten? Johannes ist ein Mensch gewesen, der weitergedacht hat. ein Mensch gewesen, der sich für die Wahrheit interessiert hat. Das war keine oberflächliche Person. Der wollte wissen, was ist wirklich Sache? Und wie ist das mit der Wahrheit? Der hat sich wirklich interessiert. Und dann kommt es halt zur ersten Begegnung mit Jesus. Okay. Schalte das von Händen, Dieter. Danke. Und als er, Jesus, von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus und den Sohn des Zebedäus und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit seinem Vater Zebedäus, wie sie Netze flickten. Und dann kommt so ein schlichter, simpler, leicht zu überlesener Satz: Und er rief sie. Jesus rief sie. Und dann heißt es, sogleich verließen sie das Boot und folgten ihm nach. Ich muss einfach nochmal draufklicken. Ich gedacht, ich könnte das von hier. Jesus ruft und sie sind gegangen. Ist das nicht erstaunlich? Das überliest sich so schnell und das hat ja eine riesige Konsequenz für die beiden gehabt. Jesus ruft und sie gehen. Und das ist so mein erster Punkt. Nachfolger werden gerufen. Klick mal drauf. Nachfolge ist nichts, wo du dich entscheidest und sagst, hey, das ist doch cool. Oder ich könnte ja mal nachfolgen. Oder ich möchte mal dabei sein. Nachfolger werden gerufen. Der Ruf geht immer voran. Nachfolge ist eigentlich nichts, wo ich mich selber entscheide, sondern da ist einer, der ruft. Einer, der sagt, dich meine ich. Dich möchte ich in meiner Nachfolge haben. Das geht immer voraus. Und das ist wichtig, denn es macht deutlich, wer da der Handelnde ist. Jesus ruft und sie folgen nach. Sie hören den Ruf. Ich habe überlegt, wie ist das heute? Hören wir den Ruf von Jesus, Jesus' Stimme, wenn er ruft? Alle, die Jesus nachfolgen, haben irgendwann in ihrem Leben gehört, dass Jesus sie gerufen hat. Überleg mal, irgendwo gab es einen kleinen Punkt in deinem Leben, da hast du gemerkt, Jesus meint mich. Vielleicht durch einen Eindruck oder durch eine Predigt oder durch irgendwas Gelesenes. Oder da gibt es ja ganz verschiedene Sachen. Aber vielleicht ist es mal gut, sich zurückzuerinnern, wie war denn der Ton, in dem Jesus gerufen hat. Jesus schaut die beiden an und ich bin sicher, der hat auch mit dem Vater geredet und er sagt, dich meine ich, dich will ich in meiner Nachfolge haben. Nachfolge fängt damit an, dass ich höre. Das ist keine Clubmitgliedschaft. Als Nachfolger wirst du auch nicht geboren. Sie beginnt mit einem Ruf und dann kannst du auch bewusst reagieren. Jesus geht umher und überlegt sich, wen möchte ich in meinem Team haben? Und er ruft. Mir ist wichtig, dass wir die Hierarchie dort erkennen. Manchmal haben wir hier im Westen, glaube ich, so das Gefühl, wir sind so auf Augenhöhe mit Jesus. Herr Jesus, das ist sehr cool mit dir und du könntest mir gerade mal helfen hier in meiner Lebenssituation. In der Krise kommt das gerade gut. Aber Jesus sagt nein. Ich gehe voraus und du folgst mir, nicht ich dir. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich glaube, uns Westlern geht das so ein bisschen gegen den Strich manchmal. Interessant finde ich, was Jesus später aufgeschrieben hat, und zwar über den Berufungsprozess. Dieter hat das schon eingeblendet vorhin. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Und das ist elementar wichtig. Er sagt, ich sehe die Anja und ich habe sie erwählt. Und ich sehe den Jens und den Stefan, die Gunda, möchte dich in meiner Nachfolge haben. Mit einem Ziel. Damit ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, die bleibt. Was es genau heißt, Frucht zu bringen, und da werden wir uns im zweiten Teil mit beschäftigen. Darum geht es eigentlich nur. Johannes ist dieser Nachfolge gefolgt, diesem Aufruf. Und ich komme einfach zu meiner ersten Frage. Ich werde einfach ein paar Fragen stellen. Bist du noch in dieser Nachfolge? Ich könnte fragen, bist du in der Nachfolge? Aber ich wollte es etwas genauer machen und habe gesagt, bist du noch in dieser Nachfolge? So 100%. Oder irgendwo gestartet und irgendwo stecken geblieben? Ich habe überlegt, da gibt es so Wege, die sind irgendwie so fromm geteert. Das sieht alles super aus, die lassen sich leicht gehen. Du hast extrem viel Schilder links und rechts. Alles sieht auch extrem fromm aus, aber es ist eigentlich nicht die Nachfolge Jesus. Vielleicht haben wir uns auch auf so einen leicht religiösen Weg begeben. Machen alles richtig, aber gehen Jesus nicht hinterher. Wir hören nicht auf ihn, sondern wir schauen aufs Gesetz und links und rechts, was so Trend ist. Und wir sind nicht in der Nähe, wo wir Jesus hören. Es macht halt Unterschied, ob wir auf so einem fromm geteerten Weg laufen oder ob wir in der Nachfolge Jesus sind. Ich möchte dich fragen, bist du noch dran geblieben? Ich glaube, dass wir hier im Westen, und ich schließe mich dazu 100% ein, manchmal so sagen, ey, Jesus, für meinen Plan. Jesus, sag mir mein Projekt. Aber es ist umgekehrt. Wir sollten fragen, Jesus, was sind deine Ziele? Was hast du vor? Danke, dass ich dabei sein darf. Und ich möchte leben, das, was du möchtest. Dorthin gehen, wo du mich hingestellt hast. Und das ist in der Nachfolge nicht immer so, wie wir wollen. Ich glaube, oftmals verwechseln wir das. Dass Jesus quasi noch Danke sagen muss, dass wir mit ihm gehen und was wir alles für ihn tun. Aber nein, das ist umgekehrt, das ist genau umgekehrt. Wir folgen Jesus nach, nicht er uns. Das erste große ein großes Kennzeichen von Nachfolge ist auf Jesus hören. Auf Jesus sehen oder hören. Und hören. Und hören auch im Sinne von diesem Gehorsam, diesem Folgen. Ein Kennzeichen von Nachfolge ist, dass man sich in der Nähe von Jesus aufhält und seine Stimme hört. Damit fängt ja Nachfolge überhaupt an. Seine Stimme hören, den Ruf hören. Wir sind dann alle irgendwann losgezogen. Aber im Laufe des Lebens kommen auch einfach laute Stimmen. Es kann laut und bewegt und aktiv sein, dass du seine Stimme nicht mehr hörst. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir zurückkommen in seine Nähe, wo wir seine Stimme hören. Ich habe im letzten Urlaub auf Fehmarn, hatte ich das Glück, dass Claudia auf Klassentreffen war. Nein, da hatte ich mal ein bisschen Zeit, ganz alleine, und habe mich da auf Jesus einlassen können. Und es war sehr interessant. Das war am Anfang sehr schwierig. Da musste Gott ein paar Mal eingreifen. Aber ich habe das gespürt und dann habe ich endlich seine Stimme wieder gehört. Und dann waren so vieles klar, so ganz viele konkrete Fragen, die so im Alltag manchmal unten durchgehen. Das war richtig schön. In der Nähe Gottes sein ist gut. Feste Zeiten dafür zu haben, ist wichtig und ist gut. Johannes hat seine Stimme gehört und hat das Boot verlassen, ist ihm nachgefolgt. Nachfolge kann auch heißen, ich lasse Sachen zurück. Ich entscheide mich, eigene Pläne zurückzustellen. Vielleicht auch gut gemeinte Ratschläge von der Familie, wenn es so um einen größeren Ruf geht. Aber dann mag ich dich auch fragen, darf dich Nachfolge etwas kosten? Darf dich Nachfolge etwas kosten? Wenn du Nachfolger geworden bist, dann ist das wahrscheinlich deswegen, weil irgendjemand dich auch dahin geführt hat. Jesus nutzt Menschen heutzutage, um ja, Menschen in seine Nähe zu bekommen. Da hat irgendjemand auf Jesus hingewiesen. Wenn ich Jesus richtig verstanden habe, dann hat er seinen Nachfolgern diesen Auftrag gegeben, von ihm zu erzählen. Und auf ihn schauen, auf ihn hören, das ist halt ein entscheidendes Kennzeichen von uns Nachfolgern. Ich höre auf ihn, damit ich weiß, wo ich lang gehen muss, links, rechts, damit ich Anweisungen habe. Und das ist nicht nur am Anfang entscheidend, sondern das ist wie ein Kennzeichen der Qualität von Nachfolge. Ich möchte das einfach in einer praktischen Übung jetzt für uns auch machen. Stefan hat so schön erklärt, das Seminar, was wir machen mit Matthias im Februar. Im März. So, da gibt es ja jetzt zwei Möglichkeiten. Wir könnten jetzt richtig Werbung machen. Ich könnte sagen, Mensch, das ist ein super Seminar. Das ist auch ein super Seminar. Ja? Und ihr geht los und könnt Leute einladen, ja, die sich nicht ganz sicher sind, wie das mit der Bibel ist. Weil da kann man auch viel lernen. Das ist aber auch für uns gut, weil es unheimlich viel Hintergrundwissen ist. Und wenn ihr sagt, ey, ja, sehe ich auch so, dann könnte man jetzt loslaufen und Werbung machen. Wir können es aber auch so machen wie ein Nachfolger. Und ich glaube, das gibt einen Unterschied. Nachfolger fragt: Jesus, hast du für mich einen konkreten Auftrag? Und das ist eigentlich ganz anders. Das eine ist pushen und machen. Da kann man eine Menge tun. Und das andere ist, hey Jesus, ich bin jetzt hier vor dir und ich möchte dich fragen, hast du eine Idee, wen ich einladen könnte? Und dann ist das eine Frage zwischen Jesus und mir. Da ist kein Druck drin, sondern es ist einfach eine gelebte Beziehung zwischen Jesus und mir. Und ich dachte, dass wir nicht nur drüber reden, sondern dass es einfach mal kurz machen, dass wir 1-2 Minuten still sind vor Jesus und dann 2 Fragen für uns bewegen. Einmal, gibt es irgendjemand, den du auf dem Herzen hast, den du zu diesem Seminar einladen wolltest oder sollst? Also wir fragen Jesus im Grunde, hast du jemand auf dem Herzen, den ich einladen soll? Und als zweites die Frage, soll ich das Seminar selber besuchen? Vielleicht sagt Jesus dir da auch was. Lass uns da einfach 1-2 Minuten Zeit nehmen und vor Jesus sein und still sein. Ja, vielleicht hast du jetzt irgendwas gehört. Ein Name oder vielleicht auch was ganz anderes, was dir Jesus gesagt hat. Also bei dieser praktischen Übung geht es mir eigentlich nur darum, dass wir genau das einüben. Lernen, auf ihn zu hören. Fragen stellen, mit ihm unterwegs sein. Fragen, was dran ist. Ich glaube, Kennzeichen von Jüngerschaft ist, dass wir im Gespräch mit ihm sind. Nachdem Jesus Jakobus und Johannes berufen hat, gibt es eigentlich so ein schönes Detail in der Bibel. Jesus hat den beiden einen Beinamen gegeben. Er hat gesagt, ihr seid für mich die Donnersöhne. Das ist zu weit, Dieter. Einfach zurück. Das ist ein cooler Name. Du bist der Donner, du bist der Blitz. Aber ich habe so überlegt, warum gibt Jesus diesen beiden, den Jakobus und dem Johannes, einen solchen Namen? Das ist ja nicht unbedingt so ein Kosename oder so. Ist ja schon ein bisschen Power dahinter. Ich denke, das hat damit zu tun, dass Johannes nicht so ein zarter, softer Jünger ist, wie er oft dargestellt wird. Wir haben nachher noch so ein Bild, wo Johannes an Jesu Brust liegt und da sieht er so wirklich soft aus, jung. Johannes ist ein Heißsporn gewesen, ein temperamentvoller junger Mann mit Leidenschaft, eigentlich ein Schwarz-Weiß-Denker, ziemlich klar, ziemlich straight, ziemlich, ja, vermutlich sogar cholerisch. Johannes leidenschaftlich, energisch und wir sehen das auch in der Geschichte, beim nächsten Mal komme ich noch auf andere Geschichten, aber das ist jetzt für die Folie. Als die Zeit nah war, dass Jesus wieder zu Gott zurückkehren sollte, brach er nach Jerusalem auf. Unterwegs schickte er Boten voraus, die in einem Dorf in Samarien für eine Unterkunft sorgten. Der hat sozusagen Organisationsgrupp nach vorne geschickt durch in den Ort rein und sollten nach einem Hotel gucken, wo die schlafen können und so weiter. Aber weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, wollte ihn keiner aufnehmen. Die Samariter und die Judäer, die konnten es nicht so richtig miteinander. Die haben Krach gehabt, die haben sich nicht geachtet. Und was ist passiert? Die haben kein Zimmer gekriegt. Die haben gesagt, ey, euer Gesicht gefällt mir nicht, ihr kriegt bei mir kein Zimmer. Und als der Trupp dann zurückkam, war Johannes ganz vorne mit dabei. Und was macht er da? Das können wir hier lesen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, waren sie empört. Herr, das brauchst du dir doch nicht gefallen zu lassen. Johannes, zwar Nachfolger von Jesus, aber ein bisschen Berater von Jesus ist ja auch gut. Das musst du dir doch nicht gefallen lassen. Du bist der Gottessohn. Du bist der Retter. Du bist der Gott mit uns. Das musst du dir doch nicht gefallen lassen. Darf ich dir mal einen guten Tipp geben, Jesus? Kennst du das? Also mir fällt schon mal ein, was Jesus eigentlich jetzt machen müsste. Und dann geht's weiter und da steht dann, wenn du willst, lassen wir Feuer vom Himmel fallen wie damals Elia, damit sie alle verbrennen. Cool. Hey Jesus, wir wissen ja jetzt, wie das funktioniert mit dem Beten. Und so, also, wenn du willst, können wir das arrangieren. Und dann kannst du dich etwas ausruhen und ne, dann. Also, das ist vielleicht ein bisschen salopp übersetzt, aber das ist, so steht das eigentlich da. Wenn die nicht wollen, wenn die dich nicht als Retter und als König annehmen wollen, dann komm, wir verbrennen sie. Schwarz-Weiß. Wenn man es positiv ausdrückt, kann man sagen, Johannes hat sehr klare Prinzipien gehabt. Wenn man es negativ sagt, dann ist das schon ziemlich lieblos, wie er sich da verhält und ziemlich einseitig. Aber was mich dabei fasziniert ist, Jesus holt sich Leute in seine Mannschaft mit Ecken und Kanten. Die nicht fertig sind. Und er wusste doch, dass er sich da einen Donnersohn reinholt. Was macht Jesus dort? Doch Jesus wies sich scharf zurecht und sie gingen in ein anderes Dorf. In einer anderen Übersetzung steht noch, er wandte sich aber um, ermahnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn der Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern sie zu retten. Er korrigiert den Johannes, er ermahnt ihn, er gibt ihm Korrektur und neue Ausrichtung. Johannes, du hast übers Ziel hinausgeschossen. Du hast geblitzt und gedonnert, aber nicht das gemacht, was in meinem Geist und Sinn ist. Du hast Wahrheit ohne Liebe gelebt. Es gibt Menschen, die leben Wahrheit ohne Liebe. Es gibt aber auch Menschen, die leben Liebe ohne Wahrheit. Und ich vermute, wir alle haben irgendwo so ein bisschen Schlagseite. Bei Jesus aber gehört es zusammen. Liebe und Wahrheit gehört zusammen. Und mich begeistert, dass er Johannes korrigiert. Das ist auch Nachfolge, dass Jesus dich korrigieren darf. Dass ich Jesus sage, du darfst in mein Leben hineinreden und ich will, dass du mich veränderst. Und später im Johannesevangelium hat Johannes dann geschrieben, in Johannes 13, 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Hey Johannes, was ist denn passiert? Der hat sich verändert, der Mann. Liebe wird ein zentrales Thema, das können wir sehen, wenn wir Johannes Briefe lesen. Je älter Johannes wird, desto mehr wird die Liebe ein Thema bei ihm. Von einem Heißsporn hat er gelernt, hat er sich verändert, Liebe und Wahrheit zu leben. Nachfolge heißt, ich lass mich von Jesus korrigieren. Jesus, ich gebe dir die Legitimation, mich zu verändern. Charakterisch, ethisch, in meinem Handeln, komm und verändere mich. Johannes ist nicht davongelaufen. Johannes ist geblieben und hat sich verändern lassen. Das ist Jüngerschaft, das ist Nachfolge. Nachfolge heißt, ich lasse mich formen. Das ist mein zweiter Punkt gewesen. Nachfolge heißt auch, sich in der Nähe von Jesus aufhalten. Johannes hat im Grunde, oder hat in 3 Jahre in der Nähe Jesu gelebt, ist täglich mit dem unterwegs gewesen. Die Jünger waren täglich mit ihm unterwegs. Und innerhalb der Jünger habe ich so 3 Gruppen ungefähr gesehen. Die einen, die ganz nah bei Jesus waren, das war Petrus, Jakobus und Johannes. Dann so mittelnah, da war Thomas bei. Und dann gab es noch einen, der war zwar dabei, aber am Schluss nicht wirklich dabei geblieben, der Judas. Und ich habe so überlegt, hey, zu welchem Kreis werde oder will ich denn gehören? Wie will ich eigentlich mit Jesus unterwegs sein? Die Frage darf man ja stellen. Johannes ist ganz nah mit Jesus unterwegs gewesen. Der war dabei auf dem Berg der Verklärung, wo er ein Stück Herrlichkeit von Jesus gesehen hat. 6 Tage später ging Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Wenn man sich das mal vorstellt, die Nähe dort oben. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider glänzten so weiß, wie kein Mensch auf der Erde sie bleichen konnte. Und er war dabei. Er war dabei, als die Tochter von Jairus auferweckt wurde. Nur Petrus, Jakobus und Johannes durften dabei sein. Jesus sagte, ich will nur die 3 dabei haben. Er war dabei im Garten Gethsemane, als Jesus Angst hatte. Am Ostermorgen hat er als erster Jesus erkannt, vor Petrus noch. Und ich glaube, weil er aus der Nähe zu Jesus gelebt hat. Je näher du mit Jesus gehst, desto besser wirst du ihn kennenlernen. Dann wirst du seine Stimme hören. Ganz bewegend am Kreuz, wo Jesus gesagt hat, Johannes, du kümmerst dich um meine Mutter. Entschuldigung, wem vertraust du deine Mutter an? Also man geht ja nicht um die Schwiegermutter, geht um die Mutter. Er ist der Erste, der Jesus erkannt hat am See Genezareth am Ostermorgen. Johannes hat aus der Nähe gelebt. Und das weckt, wenn ich das so höre und lese, in mir eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht zu der Nähe zu Jesus, zu einer tiefen Beziehung zu Jesus. Auf der nächsten Folie ist, glaube ich, das Bild, genau. Das ist ja vom letzten Abendmahl und hier sieht man Johannes erstaunlich jung an der Brust von Jesus. Und wenn ihr Teenager seht oder so, dann sagt ihnen, man ist nie zu jung für eine Beziehung zu Jesus. Und die kann dann auch ganz tief sein. Warum sieht man Johannes so nah hier bei Jesus? Ich glaube, eine Antwort ist, damit er sein Flüstern hört. Das Bild drückt auch so ein bisschen die Sehnsucht aus und diese Nähe und diese Liebe. Wir finden die Bezeichnung, wie er sich selber bezeichnet, hat er dann später im Johannesevangelium aufgeschrieben, finden wir wieder in Johannes 21, 20. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen hat. Und Johannes hat jetzt nicht geschrieben, Johannes lag an der Brust von Jesus, sondern er hat gesagt, meine Identität ist, ich bin der Jünger, den Jesus lieb hat. Und das ist schon eine starke Identität. Wenn deine Identität ist, wie gut du performst, so in der Woche, oder wie viele Geschäftsabschlüsse du machst, oder ob du ein guter Vater oder eine gute Mutter bist, dann ist das was anderes. Wenn deine Identität ist, dass dich Jesus liebt, dann ist das stark, das trägt. Ich bin der Jünger, die Jüngerin, die Jesus liebt. Ich komme zum Schluss. Was ist ein Nachfolger? Ich möchte euch drei Worte mitgeben, die ihr, ich glaube, wir haben 4 Wochen bis zum zweiten Teil sozusagen, die ihr vielleicht ein bisschen bewegen könnt. Nachfolger wird gerufen. Er wird geformt. Er wird geliebt. Sagt er das? Ich bin geliebt. Ich lasse mich formen. Ich bleibe dran. Und ich bin gerufen. Mach dir das bewusst. Hast du seinen Ruf vernommen? Vielleicht bist du heute Morgen da und Jesus sagt zu dir, ich meine dich. Nicht du hast mich gerufen, sondern ich dich, weil ich dich liebe. Weil ich dich in meiner Nachfolge haben möchte. Lässt du dich formen? Jesus will dich formen. Der ist noch nicht fertig mit dir. Mach dich auch nicht fertig. Darf er dich formen? Darf er dir sagen, links, wenn du eigentlich rechts gehen möchtest? Das sollten wir uns, glaube ich, immer wieder fragen. Und ich denke, ganz wichtig, Jesus möchte dir sagen, ich liebe dich. Ich möchte, dass du von der Identität lebst. Dass du mein Jünger bist. Amen. Ich bete kurz mit uns. Jesus, danke für dein Wort. Ja, das war vielleicht viel. Gib einfach, dass wir das fassen können. Und ich möchte für die beten, ja, die sich jetzt vorgenommen haben, einfach wieder neu in deine Nähe zu kommen und mit dir zu gehen, dir nachzufolgen. Ich möchte beten, dass sie deine Stimme hören, dass sie in gutes Gespräch mit dir kommen und dass du sie formen kannst. Helf uns bei der Umsetzung. Korrigiere uns. Gib uns da Richtung. Danke, dass du uns liebst. Und lass uns das immer mehr bewusst werden. Amen.